Mit intelligentem Witz und kryptischen Werken revolutionierte der französische Künstler Marcel Duchamp die bildende Kunst, als er 1917 einer Kunstjury in New York ein Pinkelbecken als Objekt für eine Ausstellung anbot, war das empörte Geschrei laut. Eine Diskussion um den Kunstbegriff entbrannte. Marcel Duchamp hatte aber außerdem eine weitere Leidenschaft, das Schachspiel. Es wirkte auch zurück auf seine Kunst. Am 7. September 1924 spielte er im Straßburger Café Breu. Dazu das Zeitwort von Josef Karcher. Ein Spieler war Marcel Duchamp schon immer gewesen. Seine ganze Kindheit im beschaulichen Blainville in der Normandie verbrachte er spielend mit seinen Geschwistern. Als Kunststudent in Paris, da langweilten ihn die theoretischen Vorlesungen. Er ging lieber Billard spielen. Und er spielte vor allem Schach. Das königliche Spiel begleitete ihn sein ganzes Leben lang. Es ist ein wenig wie eine Droge, nichts Symbolisches, nur ein Vergleich mit einer Droge. Das heißt, wenn man jung mit dem Schach beginnt, wird man auch alt mit dem Schach. Es ist eine Leidenschaft. Eine Passion, die ihn auch künstlerisch inspirierte. 1911 schuf er eines seiner bedeutendsten Gemälde, erstmals kubistisch. Das ist das Porträt zweier Schachspieler, meiner Brüder. Links Raymond de Chanvillon, rechts Jacques Villon. Interessant ist, dass ich experimentiert habe mit dem Licht. Wegen der Atmosphäre des Nordens habe ich unter Gaslicht gemalt, ganz grünlich. Das Grün einer Feuerstelle. Es begann in New York um 1920. Schach nahm Duchamp mehr und mehr gefangen. Er war Mitglied geworden im berühmten New Yorker Marshall Chess Club. Beinahe jede Nacht spielte er mindestens 4 Stunden lang. Er trat dabei auch gegen den amtierenden Weltmeister an, den Kubaner José Raúl Capablanca. Zurück in Europa reiste Duchamp von Turnier zu Turnier. 1924 startete er bei den französischen Meisterschaften in Straßburg, die im Café Broglie ausgetragen wurden, mitten in der Altstadt, in der Rue du Dôme. Das Café existiert heute noch. Und am 7. September 1924 fand dort die letzte Runde statt. Duchamp belegte Platz 11. Kein sonderlicher Erfolg, aber das Schachfieber, das hielt an. Ein Jahr später in Nizza schnitt er besser ab. Er hatte auch das Turnierplakat gestaltet. Kein Storch mehr, der über das Schachbrett stolziert wie in Straßburg. Duchamp kreierte einen stilisierten König, in dessen Umrissen schwarz-weiße Würfel durcheinander geraten sind. Schließlich schaffte er den Sprung in die französische Nationalmannschaft. 2-mal nahm er an sogenannten Schacholympiaden teil. Einige Jahre fungierte er sogar als internationaler Schachfunktionär. Das Milieu der Schachspieler ist mir wesentlich lieber als das der Künstler, sagte er einmal. Da gäbe es nämlich mehr Verrückte mit Bedeutung. Zur Kunst fand er dennoch zurück. Schach blieb dann nur noch Zeitvertreib und Nebensache. Duchamp schätzte die Stille, die Komplexität, die Rationalität des Spiels. In der Gedankenwelt des Schachs entstünden geistige Skulpturen. 1966 nannte er eines seiner Kunstwerke »Hommage an Kaiser« zu Ehren der Schachgöttin, eines seiner Readymates, ein leeres, hölzernes Schachbrett, freilich handsigniert. Es bietet Raum für Bewegungen und Strukturen. Schach war für ihn die Kunst der Klarheit. Das ist eine Konstante, logisch oder kartesianisch, ganz wie Sie wollen. Einmal veröffentlichte er eine Schachaufgabe. Weiß zieht und gewinnt, forderte Duchamp. Doch die Lösung bleibt ein Geheimnis. Jedenfalls wurde bis heute keine gefunden. Duchamps philosophischer Satz dazu lautete: Es kann keine Lösung geben, wo kein Problem vorhanden ist.